Der Diplom-Meteorologe Matthias Hornsteiner in den nächsten zwei Stunden hier auf Radio Marabu Europe's Alternative Music. Los geht's mit dem Wetter. 10.000 Maniacs like weather. Not moving, die neue John Amor Trading. You can make me move, I'm not going. I'd kill every last one of you, I mean it. I'm clever, I'm smart, I see what you're doing. I got eyes, no I won't go. Call the police, call security, they can't carry. Marabu. Eine Legende im Radio. Marabu. I had a vision that Mary of Magdalene saw the future that awaits us just before Good Friday. He figured the wages of salvation were a little too steep, said no one's with my baby Lord, and got onto the tea cleaning up. Cleaning up. Clean up. She cleans up. What is the one about the female alien Scarlet? someone will say one is lost can never be saved. Despite all my rage, I am still just a rat in a Retro. Arbeit beginnt, ist es windig, ja dann fängt die erste Schicht an. Haben Menschen Hörprobleme und das kommt vor, stehen sie schon mal vor verschlossenem Tor. Stimmen im Wind, die dich rufen, wenn die Arbeit beginnt. Ist es windig, ja dann fängt die erste Schicht an. Stimmen im Wind, die so zärtlich und so liebevoll sind. Sie schreien los, sieh dich an, es wird Wind, du musst ran. Stimmen im Wind, die dich rufen, wenn die Arbeit beginnt. Ist es windig, ja dann fängt die erste Schicht an. With auburn hair and a fiery stare, but the mirror tells a different tale. I don't see her standing there. Oh, I lost myself for a minute there, I suppose. Oh, but now I'm back, feeling the rhythm taking a hold. I can be sweet or I can be sour, making you daydream. Aus Polen, vor Jan Song King, wir hatten die Beatles, Smashing Pumpkins, Poppy, Father John, Misty, John Amatrady, 10.000 Maniacs, jetzt Matthias Hornsteiner. Zu einem umfangreichen Gespräch begrüße ich Matthias Hornsteiner. Hallo. Hallo. Es ist uns mal ganz wichtig zu erklären, was du bist. Du bist Meteorologe. Richtig, ich darf ihn mir kurz vorstellen. Ja, also mein Name ist, wie wir schon gehört haben, Matthias Hornsteiner, bin 54 Jahre alt. Von Beruf bin ich Meteorologe. Genauer gesagt, ich habe Meteorologie und Astrophysik studiert an zwei Universitäten, einmal in München und später dann in Innsbruck in Österreich. Nach dem Abschluss des Studiums bin ich wieder zurückgegangen an die Uni München. Ich habe damals das Angebot bekommen, als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig zu werden. Und Und ich war dann viele Jahre lang am Lehrstuhl für theoretische Meteorologie, habe dort gewirkt in Lehre und Forschung. Schwerpunkt war natürlich die theoretische Meteorologie. Das ist ein Fachgebiet, das inzwischen weitgehend ausgestorben ist. Da kommen wir dann später noch drauf zu sprechen. Der Astrophysik bin ich auch bis heute verbunden geblieben. Ansonsten waren meine Schwerpunkte einmal die Alpinmeteorologie, also die Gebirgsmeteorologie, und auch die Radiometeorologie. Das ist eine Spezialdisziplin, die selbst unter den Meteorologen kaum mehr bekannt ist. Die Radiometeorologie beschäftigt sich mit dem Einfluss der Erdatmosphäre auf die Ausbreitung von Radiowellen. Ist eigentlich eher ein altmodisches Thema, war groß in Mode in den 50er und 60er Jahren, ist heutzutage aber weitgehend in Vergessenheit geraten. Ich habe dann auch viel im Ausland gearbeitet. Ich war an der Universität, University of Toronto in Kanada und zuvor an der University of Utah in Salt Lake City, amerikanischen Bundesstaat Utah. Ja, in Salt Lake City, das war auch eine spannende Zeit. Wir waren da in der Wüste, haben uns auch mit Alpinmeteorologie beschäftigt im Meteorkrater in Arizona. Ja, ich gebe auch zu, wir waren an einem Atomversuch beteiligt und da haben wir eben auch die Messungen auf einer Insel im Salt Lake durchgeführt. Ein bisschen gemütlicher war es dann in Kanada, da ging es dann so rein um die theoretische Meteorologie, also eines meiner Steckenpferdchen. Leider, muss ich sagen, haben sich die Arbeitsbedingungen im Fach Meteorologie in den letzten Jahrzehnten laufend verschlechtert. Ich hatte noch das große Glück, in München völlig unabhängig arbeiten zu können. Es hat mir niemand reingeredet. Ich war völlig unabhängig von fremdfinanzierten Forschungsprojekten. Da habe ich mich immer ferngehalten. Andere Leute würden jetzt sagen, ja, ich habe da so hoffnungslos altmodisch gearbeitet. Da stehe ich auch dazu. Aber altmodisch heißt ja nicht unbedingt, dass es veraltet ist. Ganz im Gegenteil. Das ist mir erstmal wichtig gewesen, dass du dich ausführlich vorstellen kannst. Jetzt muss ich dazu sagen, dass wir uns, also nicht wir beide, aber das Radio Marabu und Matthias Hornsteiner, dass wir uns sehr, sehr lange kennen, schon aus den 90er Jahren. Du bist natürlich auch Kurzwellenhörer und du hast ja schon gesagt, die Radiowellen spielen in deiner Ausbildung eine große Rolle. Und so hast du dann auch Kurzwelle gehört und eben auch Radio Marabu. Und mit unserem Rainer Palmer hast du mal ein Buch über Radiosender herausgegeben. Richtig. Rainer Palmer hatte ja in den 80er und 90er Jahren eine Broschüre herausgegeben mit dem Titel Rundfunkstationen in Südtirol. Gab es ja einige Auflagen davon. Zu Ende der 90er Jahre, es ist auch schon wieder jetzt ja, ein Vierteljahrhundert her, haben Jürgen Schmidt und ich beschlossen, diese Tradition fortzuführen. Und wir haben dann 1999 ein schönes gelbes Buch herausgegeben, ebenfalls mit dem Titel Rundfunkstationen in Südtirol, das also die Tradition von Rainer Palmer fortführen sollte. Leider ist es dann bei dieser einen Auflage geblieben, weil die Zeit des transalpinen Rundfunks war Ende der 90er Jahre schon vorbei. Ja. Eine Rolle gespielt bis etwa Anfang der 90er Jahre. Wir haben das Buch 99 herausgegeben. Ja, also jedenfalls, ich bin mit den Radiowellen durchaus verbunden, nicht nur auf der Kurzwelle, sondern vor allem auch auf der Ultrakurzwelle und ja, ich habe natürlich auch eine Amateurfunklizenz. Und alle, die jetzt da nicht ganz wissen, worüber wir reden, aus Südtirol haben damals Sender auch nach Deutschland hineingestrahlt. In den späten 70er, frühen 80er Jahren fang das an, das bekannt Roger Schawinski aus der Schweiz, der heute noch sein Radio 24 betreibt. Weiß nicht, ob er es noch aktuell betreibt, aber er ist in der Medienlandschaft in der Schweiz ein wichtiger Kamerad. Und dann natürlich auch die legendären Südtiroler Radiostationen Radio Bremer, Radio C, die man mit Überreichweiten bis weit nach Franken hineinhören konnte. Und da standen die Antennen hoch droben auf den Bergen und versorgten natürlich Südtirol. und dann natürlich aber auch Teile von Deutschland. Das hat sich alles in den letzten Jahren relativ zusammengestampft. Ich habe so die Reste in den 90er Jahren noch erlebt. Da habe ich in Südtirol zum Teil auch Radio gemacht auf Radio Sonnenschein. Den gibt es tatsächlich noch, ein kleiner unabhängiger Sender. Die anderen Sender sind aber alle in große Ketten übergegangen und die Radiolandschaft ist dort zumindest mein Stand, der auch sicherlich schon nicht mehr der ganz aktuelle ist, nicht mehr so erfrischend, wie sie das mal war. Wie sind wir nun zusammengekommen? Bevor wir dazu kommen, noch zwei, drei Fragen. Was machst du aktuell beruflich? Aktuell bin ich in einer anderen Branche tätig, die hat auch mit Radio stark zu tun. Und zwar bin ich für die Sendernetzplanung in ganz Österreich zuständig. Die österreichische Radioszene, die ist ja doch in starker Bewegung im positiven Sinne, in Deutschland eher im negativen Sinne. Aber in Österreich tut sich noch relativ viel, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass Privatradio in Österreich erst sehr spät begonnen hat, verglichen mit dem Ausland. Das erste private Radio, das offiziell auf Sendung gehen durfte, das war 1995. Danach gab es dann mal einen etwas länger anhaltenden Rechtsstreit. Und richtig los ging es dann mit Privatradio in Österreich erst 1998. Und zu der Zeit waren ja private Wellen etwa in Deutschland ja schon seit gut 15 Jahren etabliert. Da war so meine Zeit, in der ich beim kommerziellen Rundfunk, so nenne ich es lieber, gearbeitet habe. Und da ging dann langsam schon die Luft raus. Da kamen dann die großen Berater, die die Radiostationen durchformatierten. Und jede Inspiration war da weg. Ich höre manchmal noch heute ins österreichische Radio rein und finde das tatsächlich auch noch inspirierender als das Deutsche. Vielleicht noch eine Sache, die wir erklären müssen. Du pendelst zwischen praktisch deinem Arbeitsbereich in Österreich und einem weit entfernten Land. Richtig, ich pendel eigentlich zwischen drei Ländern, einmal zwischen Mittenwald in Oberbayern, dann Innsbruck im schönen Tirol, dort haben wir unsere Firma, die Sendernetze plant, aufbaut und betreut, und mein zweiter Wohnsitz ist tatsächlich ziemlich weit entfernt, nämlich schön in der Mitte von Russland gelegen, nämlich in Novosibirsk, die drittgrößte Stadt Russlands und zugleich die größte Stadt in Sibirien. Wir verfolgen uns gegenseitig über Facebook vor allem, kommentieren auch ab und an und sind uns dann in den letzten Jahren auch aufgefallen bei dem einen oder anderen kritischen Thema auch zum Wetter. Und da kommt jetzt langsam der Rahmen unseres Gesprächs um die Ecke. Du hast einige Kritik an der aktuellen Meteorologie, aber auch an Wetterberichten. Mal ganz grob gefragt, wo drückt dir als erstes der Schuh? Ja, nachdem ich ja viele Jahre in der universitären Forschung tätig war, drückt mich hier auch der Schuh am meisten. Ich habe 2009 die Uni München verlassen, weil ich für mich keine Perspektiven mehr gesehen habe. Wie gesagt, ich habe ja noch relativ altmodisch gearbeitet, ich war völlig unabhängig, ich habe meine eigenen Arbeitsgebiete aufgebaut, habe also auch eine kleine Arbeitsgruppe gegründet. Und das ist heutzutage nicht mehr möglich. Heutzutage wird man in einen Rahmen gepfercht. Man ist abhängig von fremdmittelfinanzierten Forschungsprojekten. Geldgeber können sein, Deutsche Forschungsgemeinschaft oder das Bundesministerium für Forschung und Bildung oder auch die EU. Und wir kennen ja alle das alte Sprichwort, wer zahlt, schafft an. Mit anderen Worten, in diesen Forschungsprojekten möge bitte das als Ergebnis herauskommen, was vom Geldgeber gewünscht ist. Ja, und das ist ein Thema, welches wir hier schon recht ausführlich besprochen haben auf Radio Marabu. Durch einen dummen Zufall bereits 2018, also lange vor den Krisen, die ab 2020 über uns hineinstürzten und die Wissenschaft zum Teil, sagen wir mal, anspannten. Da war ein Professor, bei mir ein Physikprofessor, der die ganzen Diskussionen um das schwarze Loch, um den Urknall in Frage stellte, der sich da bemüht hat, physikalisch sich damit zu befassen. Auch ein Mann, der sehr viel wusste, der fürs Militär gearbeitet hatte in der DDR. Tja, und in Sachen Meteorologie spielt das zum Teil sogar auch mit rein. Ein weiterer in dieser Richtung war auch von der LMU München natürlich Michael Main, ein Medienforscher, der auch kritisiert, dass die Forschung heute sehr, sehr stark querfinanziert wird und dadurch natürlich weniger abhängig ist. Und das kann eigentlich auch jeder beobachten an bestimmten Begriffen, die einfach fallen müssen. Interessanterweise hatten wir gestern ganz kurz, ich glaube Tagesschau 24 angehabt, kurz vor 19 Uhr. Und da war ein Professor, der sprach zum Beispiel über aktuelle Umweltpolitik, Umweltschäden. Und er sprach die ersten 7-8 Minuten sehr, sehr sachlich. Und da habe ich schon gestutzt und habe gedacht, na, aber der Begriff Klimawandel muss doch jetzt wenigstens kommen. Ja, und er kam dann auch noch, zum Glück, nach 10 Minuten. Ja. Gerade das Fach Meteorologie ist ja besonders stark betroffen von diesen modernen negativen Entwicklungen. Die Astrophysik oder die Kosmologie, die wir jetzt gerade angesprochen haben, ne, Stichwort schwarzes Loch, befindet sich noch in einer relativ komfortablen Zone. Auch das Fach wird seit langem angeknabbert, das ist ganz klar. Es gibt noch einige wenige Rückzugsgebiete der unabhängigen Grundlagenforschung. Das ist eben halt die Astrophysik, die Kosmologie, natürlich auch die reine Mathematik. An die kommt man nicht dran. Aber gerade ein Fach wie Meteorologie ist inzwischen stark kontrolliert von der Politik. Wir haben ja diese Modethemen erneuerbaren Energien und natürlich den Klimawandel. Und das Fach Meteorologie wird zunehmend auf diese beiden Modethemen reduziert. Alles, was darüber hinausgeht, oder Grundlagenforschung generell, ist nicht erwünscht, wird auch nicht mehr gefördert. Der Hauptpunkt gewesen, warum ich das Fach Meteorologie bereits 2009 verlassen habe. Seitdem bin ich eben in der Radiobranche tätig, befasse mich dort aber auch mit Wellenausbreitung und mit Radiometeorologie. Also ich bin also nicht komplett weg von der Meteorologie, aber ich möchte auf dem Gebiet in der Meteorologie jetzt überhaupt nicht mehr tätig sein, weil ich müsste mich da zu sehr verbiegen. Ich müsste da Dinge machen, die ich nicht gutheißen kann. Und die gesamte Meteorologie befindet sich heutzutage komplett in der Sackgasse. Darüber werden wir sprechen in unserem Gespräch. Ich denke, wir haben jetzt schon mal den Rahmen gesetzt. Radio in Österreich stelle ich mir auch mit der Wellenausbreitung recht schwierig vor, weil da gibt es tiefe Täler und da hast du mit Sicherheit eine Menge zu tun, oder? Es gibt relativ viel zu tun. Anders als etwa in Deutschland können wir nicht mit einem Senderstandort große Flächen abdecken. Natürlich eben aus dem Grund der gebirgigen Topografie. Man muss ja bedenken, dass etwa 2/3 der Landesfläche Österreichs ja gebirgiger Art sind. Und wir brauchen gerade in der Mitte und im Westen Österreichs relativ viele Kleinsender, um ein größeres Gebiet abzudecken. Relativ gut dran ist man in Wien. Ne? Da hat man also ein paar exponierte Standorte von hohen Funktürmen. Und da kann man also mit einem Sender durchaus mal 2 Millionen Leute technisch erreichen. In Tirol ist es undenkbar, allein schon aus dem Grund, weil wir gar keine 2 Millionen Einwohner haben in Tirol, sondern etwa 850.000. Und um die alle zu erreichen, braucht man Dutzende von Kleinsendern. Es geht natürlich zu Lasten der finanziellen Situation der Radiobetreiber. Leider hat die Politik es bis heute versäumt, diese Radiobetreiber entsprechend zu unterstützen, wo es notwendig ist. Wir wollen natürlich auch, da wir im Radio sind, Musik spielen und auf jeden Fall braucht man viel Energie. Wir haben 4 passende Titel ausgewählt, das heißt, du hast sie ausgewählt. Dann sag doch mal den ersten an, den wir jetzt hören. Ja, den ersten werde ich gerne ansagen. Er hat auch schon einige Jahre auf dem Buckel, wird im Radio ganz selten gespielt und darum habe ich ihn jetzt auch gewünscht. Die Originalversion I Am On Fire von 5000 Wolves aus Mitte der 70er Jahre. Ja, und das Witzige ist, ich war erst selbstsicher, dachte, ich habe den in meinem Archiv, hatte ihn aber nicht. Ich habe von der Band Dr. Kiss Kiss gefunden. Jetzt haben wir es aber geregelt. Hier sind 5000 Wolves. Running around freue mich, zum zweiten Teil, zum Interview zu begrüßen, Matthias Hornsteiner, den Meteorologen. Ja, hallo, und ich bin auch wieder zurück. Jetzt geht's weiter und tiefer in die Sache rein. Im ersten Teil haben wir dich ja vorgestellt. Und bevor wir jetzt uns um die Probleme in der aktuellen Wissenschaft kümmern, gibt es eine Episode zu erzählen. Du bist durchaus als Experte anerkannt und warst auch im Bayerischen Landtag vorgeladen. Bitte erzähl mal ausführlich diese Geschichte. Ja, ich werde diese Geschichte gerne erzählen. Ich muss auch selbst noch drüber schmunzeln, wenn ich daran zurückdenke. Es war in diesem Jahr im März oder April, war ich als Sachverständiger geladen in der Ausschusssitzung Verbraucherschutz und Umwelt im Bayerischen Landtag in München. Schwerpunktmäßig ging es um den Themenkomplex Sicherung der Grundwasserqualität in Bayern, aber auch die Klimathemen spielten da eine gewisse Rolle, weswegen ich ja auch diese Vorladung hatte. Man muss sich das so vorstellen, in der ersten Reihe sitzen die Sachverständigen, wir waren 12 oder 13. Dahinter sitzen die Abgeordneten der Fraktionen und ganz hinten können Zuschauer Platz nehmen. Die müssen sich zuvor natürlich angemeldet haben, das ist klar. Und zu Beginn der Ausschusssitzung durfte jeder Sachverständige erstmal ein Statement abgeben über mehrere Minuten. Und im Anschluss konnten die Abgeordneten den Sachverständigen Fragen stellen. Ich bin in meinem Statement nicht nur auf das Thema Klima zu sprechen gekommen, sondern auch auf die sogenannten erneuerbaren Energien und habe also sozusagen den Frevel begangen und habe Windräder kritisiert, aus gutem Grund allerdings. Und nach einiger Zeit hatte sich ein Abgeordneter der CSU gemeldet und mich als Anti-Experten bezeichnet, der den menschengemachten Klimawandel leugnet, also das sind die üblichen Sprüche. Und Windräder wären natürlich völlig unschädlich für die Umwelt und es wäre eigentlich alles nur Geschwafel. Bevor ich mich zu Wort melden konnte, stand der Vize-Fraktionsvorsitzende einer anderen Partei auf, ging zum Ausschussvorsitzenden und beschwerte sich über die Art und Weise, wie hier der Kritik vorgebracht wird, woraufhin der erste Abgeordnete, kann ich sagen, war von der CSU, eine Rüge erteilt bekommen. Ich selbst habe mich nicht weiter dazu geäußert. Ich hätte es natürlich tun können, aber ich denke, es war dann alles gesagt seitens vom Ausschussvorsitzenden. Wir sehen hier schon, es gibt heutzutage Denkverbote. Man darf Mainstream-Auffassungen nicht kritisieren. Das ist nicht erwünscht. Geht hier wohlgemerkt nicht jetzt mal um Politik selbst, sondern um Wissenschaft. Und da muss ich eigentlich dazu sagen, wir haben inzwischen Verhältnisse, die man gar nicht mal so sehr mit der DDR vergleichen kann. Ich meine, in der DDR war es klar, man konnte jetzt nicht in der Öffentlichkeit den Sozialismus in Frage stellen, aber es war damals durchaus möglich und erlaubt, über wissenschaftliche Themen zu debattieren, sei es über Sinn oder Unsinn der Kernenergie. Das war natürlich in der DDR durchaus möglich, aber heutzutage ist es offensichtlich in der Öffentlichkeit ein Problem, wenn man solche Dogmen in Frage stellt. Das finde ich sehr interessant, das mit der DDR kann ich dir als Insasse bestätigen. Ganz im Gegenteil kann man sagen, dass über Wissenschaft, aber auch über Kultur gesellschaftliche Konflikte versucht wurden zu lösen, also dass man da Konflikte angesprochen hat. Ich weiß, dass es zum Beispiel in Sachen Umweltschutz sehr, sehr viel über den Kulturbund gab. Das fing sanft an beim Kranichbeobachten, setzte sich dann aber auch fort mit Wiederaufforstung, Beobachtung des Waldes. Da gab es auch statistische Jahrbücher, die man sich gerade zum Thema Waldsterben, war ja in den 80er Jahren, in unseren Jahren ein ganz, ganz großes Thema. Da konnte man sich auch dieser Bücher, die es in jeder Bibliothek gab, bedienen und konnte dann sehen, wann wurde mehr abgeholzt, wann wurde mehr aufgeforstet. Also das war durchaus transparent. Und in meinem Hauptgebiet, das war ja immer die Kultur, da fand es eigentlich am deutlichsten statt. Und ich arbeite ja sehr viel mit Originalmaterialien und bis hin zu Begriffen wie Vulgärmarxismus bei Buchkritiken, da kommt demnächst etwas von mir, gab es da eigentlich kaum Ressentiments, mit Ausnahme natürlich der Infragestellung des Staatswesens. Ja, und heute haben wir eben diese Konstrukte und du hast zwei Begriffe eingeworfen bei unserem Vorgespräch. Ich nehme mal den zweiten Begriff, den ich mir da mitgeschrieben habe, totalitär. Inwieweit sind da schon totalitäre Züge? Ich spreche deshalb von totalitären Zügen, weil hier Dogmen als sakrosankt angesehen werden, die man nicht kritisieren darf. Und wer das aber dennoch wagt, der wird das erste Mal, wie sagt man auf Neudeutsch, mit einem Shitstorm belegt. Es gab aber tatsächlich schon in einem Land Überlegungen, die sogenannte Leugnung des Klimawandels unter Strafe zu stellen, nämlich in Australien. Hat sich bislang aber zum Glück nicht durchgesetzt. Und ich spreche jetzt deshalb von totalitären Denkstrukturen, weil wir so etwas Ähnliches schon mal hatten in Deutschland, nämlich im Dritten Reich. Damals war die Wissenschaft tatsächlich ein bisschen stärker beeinflusst, als es später in der DDR war. Ich will mal ein ganz prominentes Opfer nennen, nämlich Albert Einstein. Albert Einstein wurde später angefeindet von anderen Physikern, darunter auch die beiden deutschen Physik-Nobelpreisträger Lennart und Stark, die zusammenarbeiteten. Die haben bereits in den 20er Jahren, als es noch nicht diesen politischen Druck gab, den Gegenentwurf der sogenannten deutschen Physik erfunden, sage ich jetzt mal. Das sollte ein Gegenentwurf sein zur bösen jüdischen Physik. Damit war zunächst gemeint die Relativitätstheorie und später dann die theoretische Physik im Allgemeinen. Aus wissenschaftlicher Sicht betrachtet war diese deutsche Physik eher ein alter Hut, also nichts Besonderes. Aber wir hatten also damals auch schon diese Fehlentwicklungen und 1933 haben ja zahlreiche Wissenschaftler ein Bekenntnis zur NSDAP abgegeben. Etwa zu der Zeit, als das Gesetz über die Wiederherstellung des Berufsbeamtentums verabschiedet wurde. Nichtsdestotrotz haben viele Professoren, Dozenten und auch Studenten dieses Bekenntnis abgegeben. Ich glaube, alles in allem waren es 900 Namen, darunter auch zwei Meteorologen. Obwohl damals dieses Gesetz verabschiedet wurde, Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, klingt zunächst einmal völlig harmlos, ist es aber nicht. Denn mit diesem Gesetz konnten beispielsweise jüdische Professoren von ihren Posten entbunden werden und generell wurden die Universitäten in ihrer wissenschaftlichen Freiheit massiv beschnitten. Also wir hatten also damals schon so ähnliche Entwicklungen, wie wir sie jetzt auch heute wieder haben. Und ich muss jetzt leider mal wirklich dieses krasse Beispiel bringen, aber ich bin auch schon angefeindet worden mit dem Spruch, du leugnest ja den Klimawandel. Das erinnert mich immer so ein bisschen, auch wenn ich die Zeit nicht selbst miterlebt habe, an früher, als manche sagten, du hast was gegen den Führer gesagt. So kommt es inzwischen rüber, ist ein krasses Beispiel, ein krasser Vergleich, aber ich bringe den ganz bewusst, um mal die Leute wachzurütteln, welche Entwicklungen wir jetzt wieder haben. Das ist jetzt zunächst einmal das Klimathema, kann aber dann irgendwann einmal auf andere gesellschaftliche Themen übergreifen. Und ich denke, es ist sehr wichtig, hier mal die Augen offen zu halten und dann auch wirklich aus der Geschichte zu lernen. Das sind immer so leere Floskeln, die man überall hört. Aber diesen Lernprozess, den kann ich bis heute nicht so richtig erkennen. Also das ist etwas, was mir ganz schwer im Magen liegt, diese Totalität. Man sagt auch, man darf die Autorität der Wissenschaft nicht in Frage stellen. Wir haben die Fakten, wir haben die Wahrheit. Und ich denke, viele Wissenschaftler lehnen sich da viel zu weit aus dem Fenster raus. Sie tun so, als wenn sie die Wahrheit gepachtet hätten. Aber die wirklich guten Wissenschaftler, die wirklichen Koryphäen, waren da viel bescheidener. Sie wussten, dass wir alle eigentlich nur an der Oberfläche kratzen. Und ich gehe jetzt mal ganz kurz ein bisschen ins Philosophische hinein, ich will es jetzt nicht vertiefen, aber sowohl die Wissenschaftstheorie als auch die Theologie kommt zum Schluss, dass wir prinzipiell die Wahrheit gar nicht wissen können. Aber wir müssen uns an irgendetwas orientieren und ich nenne das einfach mal den Kenntnisstand der ergebnisoffen orientierten und unabhängigen Grundlagenforschung. Ein gutes Wort und ich kann das gerne auch ergänzen. Gerade du hast ja von jüdischer Physik gesprochen. Auch all die Vorgänge, die uns über Juden erzählt wurden in den 30er Jahren, wurden beispielsweise auch vom Robert-Koch-Institut nie hinterfragt. Kann man auf Wikipedia nachlesen. Also das ist auf jeden Fall schon ein interessantes Thema. Aber kommen wir nochmal zurück. Mindestens genauso gefährlich wie totalitär weil es am Ende dann sogar wissenschaftshemmend ist, ist eine gewisse Banalisierung, die damit einhergeht. Das war der zweite Begriff von dir und dazu würde ich noch ein paar kurze Worte hören möchten. Banalisierung, ja, die merken wir vor allem im Fach Meteorologie, weniger in anderen Fächern. Gerade in der Meteorologie hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine Art Demokratisierung der Wissenschaft stattgefunden, die aber andererseits wieder auf geradezu diktatorischen Wege durchgedrückt wurde. Also Demokratie und Diktatur kann man hier in einem Atemzug nennen. Was meine ich damit? Gerade in der Meteorologie kann heutzutage irgendwie jeder mitreden. Es tauchen hier also fachlich unbekannte Namen auf. Jeder tut so, als wenn er genau Bescheid wüsste. Und das Fach Meteorologie ist heutzutage okkupiert anscheinend schon fast von der gesamten Öffentlichkeit. Das hat zu einer gewissen Banalisierung beigetragen, weil hier eben auch viele Leute mitreden, denen jeglicher fachlicher Hintergrund fehlt. Inzwischen wissen ja prominente Schauspieler, Sportler, Künstler, Politiker und so weiter genau Bescheid des Klima. Jeder gibt seinen Senf dazu, die sozialen Netzwerke sind natürlich auch voll davon. Und auf der anderen Seite fehlen aber die Leute, die in der Grundlagenwissenschaft tätig sind. Das wird ja auch nicht mehr politisch gefördert. Grundlagenforschung ist gerade in der Meteorologie fast vollständig abgewürgt worden. Das ist aber ein Prozess, der es nicht in den letzten Jahren eingesetzt hat, sondern da muss man weiter ausholen, bis zurück etwa Ende der 70er Jahre. Da haben sich die, ich sage mal, falschen Leute in der Meteorologie breit gemacht, die mit Theorien nichts anzufangen wussten, aber sie hatten dann einfach das Sagen und die theoretische Meteorologie als die Grundlagendisziplin wurde mehr und mehr zurückgedrängt. Später wurde dann beispielsweise das Institut für theoretische Meteorologie an der Freien Universität Berlin geschlossen. Es gibt noch eine Arbeitsgruppe dort, aber kein eigenständiges Institut mehr. Und mittlerweile haben wir in der Meteorologie die Situation, dass sich das Fach nur noch im Kreis herumdreht. Ich verfolge deine Postings bei Facebook regelmäßig und sehe, dass du oft und gern in hohen Gebirgslagen unterwegs bist. Magst du eigentlich so diese Abfolge von Frühling, Sommer, Herbst und Winter vielleicht lieber als rund um die Uhr warm? Definitiv, ja. Das ganze Zeit über nur warmes und sonniges Wetter finde ich auf Dauer langweilig. Also ich liebe den Wechsel der Jahreszeiten. Das ist natürlich auch ein Grund, aber nicht der ausschlaggebende Grund, warum ich mich in Sibirien aufhalte. Und dort sind ja die Jahreszeiten ja besonders ausgeprägt. Nur Frühling und Herbst sind relativ kurz und der Winter dafür umso länger. Aber dort erlebt man ein schönes Kontinentalklima mit strengen Wintern und durchaus warmen Sommern. Wobei ich jetzt gar nicht so sehr warmes Wetter mag. Aber eben der Wechsel zwischen den Jahreszeiten, den finde ich eben sehr reizvoll, natürlich auch optisch. Und das hat man jetzt hier in Mitteleuropa natürlich stärker in den Alpen als etwa an der Nordsee oder am Atlantik. Ich habe jetzt auf den kommenden Titel ein bisschen hingearbeitet. Wichtig ist aber, die ersten beiden Teile unseres Gespräches waren, sagen wir mal, sehr allgemein. Es geht jetzt auch ins Präzise rein bei Teil 3, Teil 4. Aber jetzt kommt erstmal ein Titel, It Never Rains in Southern California, von dir gewünscht. Passend zu unserem Thema. Das ist Albert Hammond. Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Southern California. Seems I've often heard that. nearly made it at offers, but don't know which one to take. Please don't tell them how you found me. Don't tell them how you found me. Give me a break. Give me a break. Seems it never rains in Southern California.